Ja, ich hatte ja wieder Theaterkarten geschenkt gekriegt, ne, weil bei uns im Haus, der war verhindert, der musste zum Kegeln. Und hab ich gesehen, Wilhelm Tell. Das ist ein Schauspiel von, na, wie heißt der Macker? Nicht Goethe, dieser andere. Gibt's so zwei Stück, die diese ganze Sachen geschrieben haben. Ach, jetzt komme ich doch nicht auf den seinen Namen, der auch Schillers Räuber gemacht hat, diese altertümliche Sachen, ne? Aber ich muss schon sagen, diesen Wilhelm Tell hat der wunderbar hingekriegt. Und zwar spielt das in der Schweiz, ist natürlich schon länger her, ne? Und da waren die Menschen damals sehr glücklich, hat man ja heute auch noch, ne? Milch von glückliche Kühe. Die sind ja auch aus der Schweiz weg. So dass man sieht, also wer da herstammt, der bei denen klappt das auch schon ganz schön mit diesem Glück. Ne? Und wie gesagt, also das ging damals ganz gut, bis der Landvogt Gessler in das Land kommt. Und also der Mann ist ja nur wirklich ein Deuvel. Ne? Am liebsten wäre ich auf der Bühne rauf und hätten erstmal eine gefitscht. So richtig unsympathisch war der. Ne? Mann, war das ein Blödmann. Und der quält jetzt das Volk und lässt er sie eine Zwingburg bauen. Ne? Da zwingt er die für. Und da sieht man sie jetzt im Anfang, ne? Wie sie alle als Maurer zugange sind, ne? Müssen sie Speise und Steine schleppen. Aber mein lieber Scholli, du, die müssen vielleicht ran. Ne? Nicht wie heute der Maurer, dass sie stundenlang in der Baubude sitzen können, ne? Wenn sie was nicht passt, hauen sie gleich im Sack, holen ne Papiere. Nee, das kam nicht in Frage bei diesen Gessler, sondern wie gesagt, ne? Die mussten da schon mal ganz schön arbeiten damals. Naja, jedenfalls diese ganze Angelegenheit, das sieht man jetzt im Anfang und dann kommt auch der Wilhelm Tell. Und Wilhelm Tell, der liebt die Freiheit und eine Lederhose hat der so an. Ne? Und da sieht man, ne, im Anfang sitzt er mit seinen Weibe unter einer Linde, dass sie sich ein bisschen unterhalten, die zwei. Und da erzählt ihr der Willi, wodurch er auch mit diesem Landvogt einen Kniest hat. Und zwar sind die sich einmal in Gebirge begegnet auf einen Weg, wo nur einer drauf passte, ne? Und dass der andere vielleicht da ganz schön runterrutschen musste. Und da hat es der Tell erkannt, wie der Landvogt am Schwitzen kam, ne? Wahrscheinlich, dass er Angst hatte, er wäre derjenige welcher, nicht? Und dass er da runterrutschen müsste. Und diese Angst, das verzeiht ihm der Mann heute nicht, ne? Ja, und wie der Willi das seine Frau erzählt hat, nicht, die heißt übrigens Hedwig und hat so ein Dirndlkleid an, ne, und ist ganz lieblich anzuschauen. Ne? Das heißt aber eine, Bertha von Bruneck, oh Junge, aber bei die war erst was los, das fing schon bei den Kostümen oben an, was die da. Nicht wahr? Oh, da waren welche von den Burschen im Zuschauerraum, die standen auf, dass sie da mehr sehen wollten. Aber da haben die anderen natürlich gleich gezischt, ne? Weil doch jeder was sehen wollte, ne? Von dieser Bertha. Naja, wie gesagt, also da war schwer was los. Obwohl die anderen Schweizerinnen, ehrlich, also die haben mir nicht so gefallen, nicht? Die waren so dick. Da waren richtig Maschinen drunter. Nun sagt mir einer, das käme davon weg, die wären von der Oper ausgeliehen, nicht? Und dass die also in Wirklichkeit Sängerinnen wären. Und sagt er, Sängerinnen, die müssten wohl schon mal ein bisschen dicker sein, ne? Dass in die mehr Luft reingeht, weil die ja damit dann ihre ganze Töne veranstalten. Naja. Jedenfalls, also wie der Tell das da alles erzählt hat, seine Hedwig, da geht er dann los mit seinen Knäblein. dass die zwei den Opa besuchen wollen. Und der Till erzählt auch noch so allerhand, ne, aber das war direkt auffällig. Also was der Mann sagte, bald alles Sprichwörter, ne? Die Axt in Haus und was er da alles vorbrachte. Und aber sonst ist er ganz guten Mutes, singen sie auch die zwei durch die Wälder, durch die Auen, durch Gebirg und Tal kommt der Schütz gezogen. Also ich weiß es nicht, ich krieg das nicht mehr so genau hin. Jedenfalls mit dieser ganzen Singerei, ne, kommen sie schließlich in den Flecken Altdorf. Und da hat der Landvogt, kann man sehen, was das für ein Mensch ist, ne, hat er einen Hut auf eine Stange getan, ne, obendrauf, und verlangt es. Also, dass man, wie soll ich sagen, diese Ehrerbietung, ne, oder dass man Diener machen muss für diesen Hut. Ne. Und der Tell, der lehnt das ab, ne, als aufrechter Mensch, und geht da schon mal so dran vorbei. Aber in den Augenblick, da kommen die Knechte um die Ecke geflitzt, ne, und sagen sie, bitteschön, er hätte den Hut nicht guten Tag gesagt, und dass sie gefangen nehmen müssten. Oh, da war natürlich, also gerieten die sich da an die Köppe, ne, und noch andere biedere Landleute eilten herbei und waren sie alle am Rumreden und am Schimpfen. Und in den Augenblick kommt der Gessler an. Und Junge, jetzt also merkt man, jetzt geht das erst alles richtig los. Weil der Gessler, der erkennt natürlich gleich den Tell, ne, damals von dieser Einbahnstraße her. Und sagt er, er könnt ihm nur freilassen, wenn er einen Apfel von den Haupte, also von seinen Knäblein, seinen Haupte, ne, müsste den Apfel runterschießen. Ja, nur muss man sich mal vorstellen, ne, der Vater von den eigenen Söhnchen, ne, so was Grausames. Und der Tell, der also will da auch erst gar nichts vom Wissen und bittet er den Landvogt und sagt, da hören Sie mal zu, ne, sind Sie doch mal Mensch, ne, und hat doch keinen Wert. Aber der Gessler, der nimmt sich da nichts von an, sagt er, Schluss, aus, sagt er, jetzt hier schießen. Ja, was soll der Tell machen, ne? Nimmt er seinen Flitzebogen, den haben die ja immer bei sich, diese Schweizer, und dann gelingt ihm das auch, dass er den Apfel da also richtig schön so durchschießt. Und da ist natürlich die Freude groß, und jubeln sie alle. Aber jetzt hat durch den Zufall hatte der Gessler den Reservepfeil entdeckt, ne, wie der Tell da so damit am Spinksen war. Und sagt er, bitteschön, sagt er, was er denn da wohl vorgehabt hätte. Jo, jetzt der Tell, der druckst so ein bisschen rum, ne, und aber schließlich, ich weiß auch nicht, dass er vielleicht nicht lügen will, sagt er dann, jawohl, da hätte ich wahrscheinlich sie totgeschossen, ne? Sagt er den Gessler schlankweg ins Gesicht. Und da ist der aber, also, da rollt er mit den Augen, ne? Und dass man richtig merkt, dem passt das nicht, dass der Tellner da totschießen wollte. Und sagt er, ach, das wäre aber schon besser, er wäre ja ein ganz gefährlicher Mensch, und dass er besser schon im Gefängnis tät. Und ordnete das auch an bei die Knechte, und also bringen die den Tell dann auf Schiff und führen ihn da ins Gefängnis. Ja, und da war dieser Akt dann auch vorbei. Und Moment mal, wie ging das weiter, dass ich das zusammenkriege? Ah ja, jetzt kommt das Nächste, ne? Nächster Akt, da ist in der Nacht, kommen diese ganze Schweizer, kommen auf den Berge Rütli, ne, dass sie da gegen den Landvogt transpirieren wollen. Und sagen sie, also jetzt muss schon mal Feierabend sein mit diesem Tyrannen, ne? Und legen sie auch schön Datum fest, alles. Und dann, ja, schleichen sie wieder weg. Jetzt war aber Folgendes passiert. wie der Tell da am Dampfer fuhr, kam ein Sturm daher, dass keiner das Steuer halten konnte, als wie nur der Tell, und mussten sie die Fesseln abtun. Und dann der Tell, der lenkt das Schiff schnell an so ein, na, wie heißt es, so ein Felsvorsprung, ne, war da wohl. Und er da dran vorbei, jupp, gab er den Schiff noch mit einem Absatz, dass er das so im Meer reintrieb. Und dann war er da schön gerettet, nicht? Und da ist das natürlich wieder eine feine Sache. Und der Tell, der beschließt aber jetzt, also sagt er, dass er jetzt wohl den Landvogt totschießen will, ne? Und versteckt er sich da in so eine Gasse. Und dann lässt er auch nochmal sein ganzes Leben alles an sich vorüberziehen, ne? Diese Selbstgespräche, das machen die ja viel auf der Bühne. Und da sitzt er da auf so einer Steinbank, sagt er, auf diese Bank von Stein will ich mich setzen. Da war neben mir der alte Herr Stratmann, ne, bei uns aus dem Versand, der sagt so schön, sagt er, ja, der Teller muss aber noch ein junger Mensch sein. Sagt er, wenn er mal erst in mein Alter kommt und dass er mal Lessen hat mit der Blase und der Niere, Junge, sagt er, wird er sich aber überlegen, ob er sich auf so einen kalten Steinklotz setzt. Hm, na, aber der Tell, das merkt man deutlich, der denkt nicht an eine Blase und an eine Niere, sondern, wie gesagt, ne, dass er den Landvogt da totschießen will. Und dann dauert das auch gar nicht lange. Da kommt der Gessler an und der Tell, der schießt eine tot. Und der Gessler, ne, der weiß auch gleich, was los ist, sagt dann noch, das war Tells Geschoss. Und also mehr kann er auch schon gar nicht mehr, ne, weil ist er dann schon tot. Ja, und in diesem Augenblick kamen die ganze Schweizer wieder um den Felsen gesaust. Die Maurer vom Baugerüst waren sie alle wieder da und die Kühe wahrscheinlich konnten wieder schön glückliche Milch geben. Also das, man sieht, diese Freiheit, ne, das ist da wieder in der Reihe alles. Und dann war das ein wunderbarer Anblick zum Schluss. Da kam so das Morgenrot oder was das da so vorstellen sollte, ne? Kam so über die Berge anmarschiert und auch das ein Zeichen für diese Freiheit. Und die Landleute gucken so auch alle nach oben dahin, ne? Dass sie den Herrgott danken, weil der ja auch da ganz schön mitgeholfen hatte. Und ach, dann waren die Glocken am Läuten und auf der Bühne alle am Winken, ne? Und da ging dann der Vorhang bei zu, ne? Aber, also ich muss sagen, dieses Stück, das war so richtig aus dem Leben gegriffen, dass man sieht, was los ist, ne? Und muss ich sagen, das hat mir richtig schön gefallen.